In der zweiten Klasse laufe ich neben meinem Freund Tino die Straße entlang. Wir haben uns gerade das Sams im Theater angeschaut. Auf der anderen Straßenseite sehen wir zwei Jungs in unserem Alter, die sich in einer uns fremden Sprache anschreien und anfangen, aufeinander einzuschlagen. Ich dachte, Ausländer halten immer zusammen, sagt Tino. Ich antworte, warum? George Bush und Saddam Hussein kämpfen doch auch gegeneinander.